lässt ich mich. Ich will nicht für Gerichte stehen und lieber vor dem Gnadenthron zu meinem frommen Vater gehen. Ich halt ihm seinen Sohn, sein Leiden, sein Erlösen.